die Musik ist unter aller Steckenpferd. Wer sie gehört, der ist betört. Ja, die Musik ist unser allerbester Freund. Der seligen Main, der uns herein. Jeder Chor steht uns so heiter. Jeder Chor bringt uns weiter. Hört den Klang zärtlicher Geigen. Hört den Klang, wer kann das schweigen? Für ihn ist nur ein Gesang. Nicht so schön, nicht so schön. Die Musik ist unser aller Steckenpferd. Wer sie gehört, der ist betört. Ja, die Musik ist unser allerbester Freund. Der seligen Main, der Verein. Die Musik ist unser aller Steckenpferd. Wer sie gehört, der ist betört. Ja, die Musik ist unser allerbester Freund. Der selig meint,